Elinor fühlte sich durch diesen Vorwurf, verschlossen zu sein, gegen den sie wegen ihres Versprechens machtlos war, getroffen und wusste nicht, wie sie unter solchen Umständen von Marian größere Offenheit fordern konnte. Bald trat Mrs. Jennings ein, und als man ihr den Brief reichte, las sie ihn vor. Er war von Lady Middleton, die ihre Ankunft in der Conduit Street am Abend vorher mitteilte und um den Besuch ihrer Mutter und ihrer Cousinen am folgenden Abend bat. Sir Johns Geschäfte und eine heftige Erkältung hielten sie davon ab, selbst in der Berkeley Street vorzusprechen. Die Einladung wurde angenommen, aber als die Stunde des Aufbruchs sich näherte, hatte Elinor, die es aus Höflichkeit Mrs. Jennings gegenüber für angebracht hielt, dass beide sie bei einem solchen Besuch begleiteten, einige Mühe, ihre Schwester zum Mitkommen zu überreden, denn sie hatte noch immer nichts von Willoughby gesehen und war deshalb nicht geneigt, sich außer Haus zu amüsieren und auch nicht gewillt, noch einmal das Risiko einzugehen, ihn bei einem zweiten Besuch zu verpassen. Als der Abend vorbei war, war Elinor klar, dass Anlagen sich durch Ortswechsel nicht wesentlich ändern, denn obwohl kaum in London angekommen, war Sir John gelungen, ungefähr 20 junge Leute um sich zu versammeln und sie mit einem Ball zu unterhalten. Diese Geselligkeit billigte Lady Middleton ganz und gar nicht. Auf dem Lande mochte eine improvisierte Tanzerei durchgehen, aber in London, wo der Ruf der Vornehmheit wichtiger und weniger leicht zu erlangen war, setzte man um des bloßen Vergnügens von ein paar jungen Leuten willen denn doch zu viel aufs Spiel, wenn alle Welt erfuhr, dass Lady Middleton einen kleinen Ball für 8 oder 9 Paare gegeben hatte, mit 2 Violinen und lediglich einem kalten Imbiss. Mr. und Mrs. Palmer waren auch dabei. Er, den sie seit seiner Ankunft in London noch nicht gesehen hatten, da er sorgfältig jeden Anschein vermied, seiner Schwiegermutter irgendwelche Beachtung zu schenken und deshalb nie in ihre Nähe kam, verriet bei ihrem Eintritt durch nichts, dass er sie wiedererkannte. Er warf einen kurzen Blick auf sie, scheinbar ohne zu wissen, wer sie waren, und nickte Mrs. Jennings nur vom anderen Ende des Zimmers zu. Marian sah sich beim Eintritt mit einem einzigen Blick im Raum um. Das genügte. Er war nicht da. Und sie setzte sich in einer Laune, in der sie weder sich selbst noch andere amüsieren mochte. Als die Gesellschaft ungefähr eine Stunde zusammen gewesen war, schlenderte Mr. Palmer auf die beiden Miss Dashwood zu, um seine Verwunderung über ihren Aufenthalt in London auszudrücken, obwohl Oberst Brandon von ihrer Ankunft in seinem Haus erfahren hatte und er selbst bei der Nachricht von ihrem Kommen etwas sehr Drolliges gesagt hatte. »Ich dachte, sie wären beide in Devonshire«, sagte er. »So«, erwiderte Elinor. »Und wann fahren sie wieder nach Hause?« »Ich weiß es nicht.« Und damit endete ihr Gespräch. Noch nie in ihrem Leben hatte Marian so wenig Lust gehabt zu tanzen wie an diesem Abend. Nie hatte die Anstrengung sie so ermüdet. Sie klagte darüber, als sie in die Berkeley Street zurückkehrten. »Ja, ja«, sagte Mrs. Jennings, »und wir wissen auch ganz genau, warum. Wenn eine gewisse Person, deren Namen ich nicht nennen will, da gewesen wäre, dann wären sie kein bisschen müde gewesen. Und um ehrlich zu sein, es war nicht sehr nett von ihm, dass er nicht gekommen ist, wo er doch eingeladen war.« »Eingeladen war?« rief Marian. »Das hat mir jedenfalls meine Tochter Middleton erzählt, denn angeblich hat Sir John ihn heute Vormittag irgendwo auf der Straße getroffen.« Marian schwieg, machte aber ein äußerst betroffenes Gesicht. In ihrer Ungeduld, etwas zur Erleichterung ihrer Schwester zu tun, beschloss Elinor, am nächsten Vormittag an ihre Mutter zu schreiben und hoffte, indem sie ihre Besorgnis um Marians Gesundheit weckte, sie zu der lange hinausgezögerten Frage bewegen zu können. Und sie wurde in ihrem Entschluss noch bestärkt, als sie am nächsten Tag nach dem Frühstück bemerkte, dass Marian noch einmal an Willoughby schrieb, denn sie konnte sich nicht vorstellen, an wen sie sonst schreiben konnte. Gegen Mittag verließ Mrs. Jennings allein das Haus, um etwas zu erledigen, und Elinor fing sofort ihren Brief an, während Marian, der die Ruhe zu jeder Beschäftigung, die Gelassenheit zu jeder Unterhaltung fehlte, von einem Fenster zum anderen wanderte oder in melancholischem Nachdenken am Feuer saß. Elinor machte ihrer Mutter ernsthafte Vorstellungen, berichtete ihr genau, was vorgefallen war, ihren Verdacht auf Willoughbys Unzuverlässigkeit und drängte sie unter Berufung auf Pflicht und Neigung, von Marion ein Geständnis über ihr wahres Verhältnis zu Willoughby zu fordern. Der Brief war kaum beendet, als ein Klopfen an der Tür einen Besucher ankündigte und Oberst Brandon gemeldet wurde. Marion, die ihn vom Fenster aus gesehen hatte und Gesellschaft jeder Art hasste, verließ das Zimmer, bevor er eintrat. Er sah noch ernster aus als sonst, und obwohl er seine Freude darüber ausdrückte, Miss Dashwood allein zu finden, als hätte er ihr etwas Besonderes mitzuteilen, saß er eine Zeit lang da, ohne ein Wort zu sagen. In der Überzeugung, dass er ihr etwas zu sagen hatte, das ihre Schwester betraf, wartete Elinor ungeduldig, dass er anfing. Es war nicht das erste Mal, dass sie diesen Eindruck hatte, denn schon mehrmals war er mit der Bemerkung »Ihre Schwester sieht nicht wohl aus heute« oder »Ihre Schwester scheint niedergeschlagen« offensichtlich im Begriff gewesen, etwas Bestimmtes über sie mitteilen oder erfragen zu wollen. Nach einer Pause von einigen Minuten brach er das Schweigen und fragte sie mit ziemlicher Erregung in der Stimme, wann er ihr zur Erwerbung eines Schwagers gratulieren dürfe. Elinor war auf eine solche Frage nicht vorbereitet und musste, da sie keine Antwort bereit hatte, zu dem einfachen und üblichen Mittel Zuflucht nehmen, ihn zu fragen, was er meine. Er versuchte zu lächeln, als er antwortete, »Die Verlobung ihrer Schwester mit Mr. Willoughby ist allgemein bekannt.« »Sie kann nicht allgemein bekannt sein«, entgegnete Elinor, »denn sie ist ihrer eigenen Familie nicht bekannt.« Er sah überrascht aus und sagte, »Entschuldigen Sie, ich fürchte, meine Frage war ungehörig. Aber ich ahnte nicht, dass die Sache geheim bleiben sollte, da sie öffentlich miteinander korrespondieren und man überall von ihrer Heirat spricht.« »Wie ist das möglich? Wer kann Ihnen gegenüber davon gesprochen haben?« »Viele. Manche, die Sie nicht kennen, andere, mit denen Sie vertrauten Umgang haben, Mrs. Jennings, Mrs. Palmer und die Middletons. Aber vielleicht hätte ich es immer noch nicht geglaubt, denn wo der Verstand sich nicht überzeugen lassen will, findet er immer etwas, was seine Zweifel nährt. Wenn ich heute, als der Diener mich einließ, nicht zufällig einen Brief an Mr. Willoughby in der Handschrift ihrer Schwester in seiner Hand gesehen hätte. Ich kam, um mich zu erkundigen, aber ich war überzeugt, bevor ich die Frage stellen konnte. Ist alles endgültig entschieden? Ist es nicht mehr möglich? Aber ich habe kein Recht dazu. Und ich hätte auch keine Aussicht auf Erfolg. Entschuldigen Sie, Miss Dashwood, ich glaube, ich habe schon zu viel gesagt, aber ich weiß kaum, was ich tun soll, und in Ihre Klugheit habe ich das größte Vertrauen. Sagen Sie mir, dass alles endgültig entschieden ist, dass jeder Versuch, kurz und gut, dass die öffentliche Ankündigung, wenn die öffentliche Ankündigung denn überhaupt noch nötig ist, das Einzige ist, was noch aussteht. Diese Worte, die Elinor als ein offenes Eingeständnis seiner Liebe zu ihrer Schwester nahm, machten sie sehr betroffen. Sie war außerstande, irgendetwas zu sagen, und selbst als sie sich wieder in der Gewalt hatte, kämpfte sie eine Weile mit sich, was für eine Antwort angebracht war. Der wirkliche Stand der Dinge zwischen Willoughby und ihrer Schwester war ihr so wenig bekannt, dass sie bei dem Versuch, ihn zu erklären, gleichzeitig Gefahr lief, zu wenig oder zu viel zu sagen. Aber da sie überzeugt war, dass Marians Liebe zu Willoughby, wozu sie auch führen mochte, Oberst Brandon keine Hoffnung ließ und sie ihr Verhalten gleichzeitig keiner Kritik aussetzen wollte, hielt sie es nach einiger Überlegung für am ratsamsten und rücksichtsvollsten, mehr zu sagen, als sie wirklich wusste oder glaubte. Sie gab deshalb zu, sie zweifle nicht an ihrer gegenseitigen Liebe, obwohl sie von den beiden selbst nie erfahren habe, wie sie zueinander ständen, und sei deshalb auch nicht erstaunt, von ihrem Briefwechsel zu hören. Er hörte ihr in schweigender Aufmerksamkeit zu, erhob sich, als sie abbrach, sofort von seinem Stuhl, und nachdem er mit bewegter Stimme gesagt hatte, »Ihrer Schwester wünsche ich alles erdenkliche Glück und Willoughby das Bemühen, sie zu verdienen«, verabschiedete er sich und ging. Elinor blieb nach dieser Unterhaltung keineswegs so erleichtert zurück, dass ihre sonstigen Befürchtungen abgenommen hätten. Im Gegenteil, sie hatte das traurige Bild von Oberst Brandons Unglück vor Augen, und der Wunsch, ihn davon erlöst zu sehen, wurde von dem Interesse an genau dem Ereignis vereitelt, das sein Unglück besiegeln musste. Nichts ereignete sich während der nächsten 3 oder 4 Tage, was Elinor ihren Appell an ihre Mutter hätte bereuen lassen, denn Willoughby kam nicht und schrieb auch nicht. Gegen Ende dieser Zeit waren sie mit Lady Middleton verabredet, um sie auf einen Ball zu begleiten, bei dem Mrs. Jennings durch das Unwohlsein ihrer jüngeren Tochter verhindert war. Und für diesen Ball machte sich Marian völlig teilnahmslos zurecht, ohne Interesse für ihr Aussehen, anscheinend voller Gleichgültigkeit, ob sie hinging oder wegblieb, ohne einen einzigen hoffnungsvollen Blick oder ein erwartungsvolles Lächeln. Sie saß nach dem Tee bis zu Lady Middletons Ankunft im Wohnzimmer am Feuer, ohne sich einmal von ihrem Stuhl zu rühren oder ihre Haltung zu verändern, in ihre eigenen Gedanken versunken und ohne auf ihre Schwester zu achten. Und als man ihnen schließlich meldete, dass Lady Middleton da sei, um sie abzuholen, schreckte sie auf, als habe sie vergessen, dass sie jemanden erwarteten. Sie erreichten das Haus der Gastgeber rechtzeitig, und sobald die Reihe der Kutschen vor ihnen es erlaubte, stiegen sie aus, schritten die Stufen hinauf, hörten, wie man ihre Namen auf den beiden Treppenabsätzen mit deutlicher Stimme ankündigte, betraten einen prächtig erleuchteten Saal voller Gäste und unerträglich heiß. Als sie ihre Höflichkeitspflicht erledigt und vor der Dame des Hauses geknickst hatten, durften sie sich unter die Menge mischen und ihr Quantum an Hitze und Unbequemlichkeit, die durch ihre Ankunft unweigerlich noch verschlimmert wurden, in Kauf nehmen. Nach einer Weile, in der sie wenig gesagt und noch weniger getan hatten, nahm Lady Middleton am Kartentisch Platz, und da Marian keine Lust verspürte, umherzuwandern, setzten sie und Elinor sich unweit vom Kartentisch auf 2 Stühle, die glücklicherweise frei geworden waren. Sie saßen noch nicht lange, als Elinor Willoughby bemerkte, der einige Meter von ihnen entfernt in ernsthaftem Gespräch mit einer sehr elegant gekleideten jungen Dame stand. Sie fing bald seinen Blick auf, und er verneigte sich auf der Stelle, ohne aber Anstalten zu machen, mit ihr zu sprechen oder auf Marian zuzukommen, obwohl er sie nicht übersehen konnte, und setzte dann das Gespräch mit derselben Dame fort. Elinor wandte sich instinktiv Marian zu, um zu sehen, ob ihr der Vorgang etwa entgangen war. In diesem Augenblick bemerkte sie ihn, und während ihr ganzes Antlitz in plötzlichem Entzücken aufleuchtete, wäre sie unverzüglich auf ihn zugeeilt, hätte ihre Schwester sie nicht festgehalten. »Großer Gott«, rief sie, er ist hier!« »Oh, warum sieht er mich nicht an? Warum kann ich nicht mit ihm sprechen?« »Ich bitte dich, nimm dich zusammen«, rief Elinor. »Es braucht doch nicht die ganze Welt zu wissen, was in dir vorgeht. Vielleicht hat er dich noch nicht gesehen.« Daran glaubte sie allerdings selbst nicht. Und in diesem Augenblick, sich zusammenzunehmen, war Marian nicht nur unfähig, sondern auch unwillig. Sie saß wie auf der Folter, und die Ungeduld stand ihr im Gesicht geschrieben. Schließlich wandte er sich nach ihnen um und sah sie beide an. Sie sprang auf, rief in liebevollem Ton seinen Namen und streckte ihm die Hand entgegen. Er trat auf sie zu, und während er sich eher Elinor als Marian zuwandte, als wolle er gerne ihren Blick vermeiden und sei entschlossen, ihre Geste zu übersehen, erkundigte er sich hastig nach Mrs. Dashwood und fragte, wie lange sie schon in London seien. Dieses Benehmen raubte Elinor völlig ihre Geistesgegenwart, und sie war unfähig, ein Wort zu sagen. Aber ihre Schwester war um Worte nicht verlegen. Ihr Gesicht war glühend rot, und sie rief in höchster Erregung, »Lieber Gott, Willoughby, was soll das heißen? Haben Sie meine Briefe nicht bekommen? Wollen Sie mir nicht die Hand geben?« Er konnte es nun nicht mehr umgehen, aber die Berührung war ihm anscheinend schmerzlich, und er hielt ihre Hand nur einen kurzen Moment. Während all der Zeit rang er offensichtlich um Fassung. Elinor beobachtete sein Gesicht und sah, wie seine Züge sich beruhigten. Nach kurzer Pause sagte er mit größerer Gelassenheit, »Ich habe mir erlaubt, am letzten Dienstag in der Berkeley Street vorzusprechen und sehr bedauert, dass ich nicht das Glück hatte, Sie und Mrs. Jennings zu Hause anzutreffen. Meine Karte ist doch hoffentlich nicht verloren gegangen.« »Aber haben Sie meine Briefe nicht bekommen?« rief Marian in höchster Erregung. »Hier muss doch ein Irrtum vorliegen, ein schrecklicher Irrtum. Was soll das nur heißen? Sagen Sie um Gottes Willen, Willoughby, sagen Sie mir, was los ist!« Er gab keine Antwort. Er errötete, und seine ganze anfängliche Verlegenheit kehrte zurück. Doch als ob er sich nach einem kurzen Blickwechsel mit der jungen Dame verpflichtet fühlte, sich unverzüglich zu beherrschen, hatte er sich gleich wieder in der Gewalt und wandte sich nach den Worten »Doch, ich hatte das Vergnügen, die Nachricht von ihrer Ankunft in London zu erhalten, die Sie so freundlich waren, mir zu schicken«, mit einer leichten Verbeugung ab und gesellte sich wieder zu seiner Bekannten. Marion, weiß im Gesicht und unfähig, sich auf den Beinen zu halten, sank auf ihren Stuhl zurück, und Elinor, die jeden Moment eine Ohnmacht erwartete, versuchte sie vor den Augen der anderen abzuschirmen, während sie sie mit Lavendelwasser belebte. »Geh zu ihm, Elinor«, rief sie, sobald sie wieder sprechen konnte, »und zwinge ihn, zu mir zu kommen. Sag ihm, ich muss ihn sehen, muss sofort mit ihm sprechen. Ich habe keine Ruhe, ich habe keine ruhige Minute, bis dies aufgeklärt ist. Irgendein schreckliches Missverständnis. Oh, geh auf der Stelle zu ihm!« »Wie könnte ich?« »Nein, meine liebste Marion, du musst warten. Dies ist nicht der Ort für Erklärungen. Warte wenigstens bis morgen.« Aber nur mit Mühe konnte Elinor sie daran hindern, ihm selbst zu folgen. Und sie zu überreden, ihre Erregung zu zügeln, unter dem Anschein von Gelassenheit wenigstens so lange zu warten, bis sie ihn mit größerer Vertraulichkeit und größerer Hoffnung auf Erfolg sprechen konnte, war unmöglich. Denn mit unterdrückter Stimme gab Marion weiterhin in Klagelauten ihrer Verzweiflung Ausdruck. Nach einer Weile sah Elinor, wie Willoughby den Saal durch die Tür zur Treppe verließ, und mit der Nachricht, dass er fort sei und deshalb keine Möglichkeit bestehe, noch am selben Abend mit ihm zu sprechen, drang sie erneut in Marion, sich zu beruhigen. Diese beschwor ihre Schwester, Lady Middleton, zu bitten, sie nach Hause zu fahren, da sie sich zu elend fühle, noch eine Minute länger zu bleiben. Obwohl Lady Middleton mitten in einem Spiel war, war sie bei der Nachricht, dass Marion sich nicht wohlfühle, zu höflich, ihren Wunsch, nach Hause zu fahren, auch nur einen Moment hinauszuzögern. Und nachdem sie ihre Karten einer Freundin übergeben hatte, brachen sie auf, sobald die Kutsche gefunden war. Kaum ein Wort wurde auf der Fahrt in die Berkeley Street gesprochen. Marion litt stumme Qualen. Sie war selbst zum Weinen zu verzweifelt, und da Mrs. Jennings zum Glück noch nicht wieder zu Hause war, konnten sie direkt in ihr Zimmer hinaufgehen, wo Riechsalz sie wieder ein wenig zu sich brachte. Sie war bald ausgezogen und im Bett, und da sie offensichtlich allein zu sein wünschte, verließ ihre Schwester sie und hatte Muße, über die Vergangenheit nachzudenken, während sie auf die Rückkehr von Mrs. Jennings wartete. Dass so etwas wie ein Verlöbnis zwischen Willoughby und Marion bestanden hatte, daran zweifelte sie nicht, und dass es Willoughby jetzt lästig war, schien ebenso klar. Auch wenn Marion sich noch in Illusionen wiegte, sie konnte dieses Benehmen nicht auf irgendeinen Irrtum oder irgendein Missverständnis zurückführen. Nur ein vollständiger Sinneswandel konnte es erklären. Ihre Empörung wäre noch größer gewesen, hätte sie nicht seine Verlegenheit mit angesehen, die dafür sprach, dass er sich seines unverzeihlichen Benehmens bewusst war und die sie davon abhielt, ihm die Gewissenslosigkeit zuzutrauen, dass er von Anfang an ohne ehrenwerte Absicht mit der Zuneigung ihrer Schwester gespielt hatte. Die Trennung mochte seine Liebe abgekühlt, Umstände mochten ihn veranlasst haben, sie zu verdrängen, aber dass diese Liebe einmal bestanden hatte, daran konnte sie nicht zweifeln. Was Marion betraf, so konnte sie nur mit tiefster Besorgnis an den Schlag, den ihr dieses unglückselige Treffen bereits versetzt haben musste, und an die noch viel bittereren Schläge denken, die sich vermutlich daraus ergeben würden. Im Vergleich damit hatte ihre Lage sich gebessert, denn sie konnte wenigstens Trost daraus schöpfen, dass sie Edward nach wie vor achten konnte, wie endgültig die Trennung in Zukunft auch sein mochte. Aber alle Umstände, die eine so schreckliche Aussicht noch verschlimmern konnten, hatten sich anscheinend verschworen, um Marions trostlose Lage durch die endgültige Trennung von Willoughby, den sofortigen und unversöhnlichen Bruch mit ihm ganz hoffnungslos zu machen. Bevor das Mädchen am nächsten Morgen das Feuer angezündet oder die Sonne über einen kalten, düsteren Januartag gesiegt hatte, kniete Marion, nur halb bekleidet, bereits in einer der Fensternischen um das wenige Licht auszunutzen, das hereinschien, und schrieb, so schnell ein ununterbrochener Tränenstrom es ihr erlaubte. In dieser Lage fand sie Elinor, die durch ihre Erregung und ihr Schluchzen geweckt worden war. Nachdem sie sie einige Minuten lang in stummer Besorgnis beobachtet hatte, sagte sie mit größtmöglicher Rücksicht und Zärtlichkeit: »Marian, darf ich fragen?« »Nein, Elinor«, erwiderte sie, »frag nichts, du wirst bald alles erfahren.«